Sie ist für einen Traumtänzer wie mich ein Stolperstein, der mich zwingt, meinen Weg mit offenen Augen zu gehen. Sie ist der Sand im Getriebe meiner überhitzten Ich-Maschine. Und wenn sie will, bleiben alle Räder stehen, bleiben alle Räder stehen, und sie ölt sie neu und ich gewinne wieder Fahrt. Und ich fahre auf dem Ozean so weit. Und ich verirre mich und verliere meinen Kompass, doch am fernen Horizont, da seh ich sie, meinen Leuchtturm in der Zeit. Ich sehe sie, meinen Leuchtturm in der Zeit. Zieht sie den Fallschirm aus dem Zauberhut und lenkt meinen Fall in ihre schwerelosen Träume und hageln tausend Wetter zwischen allen Seiten auf mich ein, öffnet sie in ihrem Herzen 100 windgeschützte Räume, windgeschützte Räume mit Hintertüren zu himmelblauen See. Und ich fahre auf dem Ozean so weit. Und ich verirre mich und verliere meinen Kompass, doch am fernen Horizont, da seh ich sie, meinen Leuchtturm in der Zeit. Ich sehe sie, meinen Leuchtturm in der Zeit. Du kannst mich hören, du kannst mich sehen. Wenn meine Boote untergehen, ich breite meine Segel aus und finde meinen Weg zu dir nach Hause. Du kannst mich hören, du kannst mich sehen. Wenn meine Boote untergehen, ich breite meine Segel aus und finde meinen Weg zu dir nach Hause. Zu dir nach Hause.